treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Heute mal endlich wieder live und in Farbe in meinem Arbeitszimmer. Hier ist Wolfgang Edler, Pfarrer in Eidinghausen-Dehme. Ja, ich sitze hier auf der einen Seite und mir gegenüber sitzt mein alter Kumpel. Genau, diesmal nicht zugeschaltet, sondern live, Lars Kunkel, Pfarrer bei der Bundespolizeidirektion Koblenz. Und das ist so, wenn unsere Zuhörer und Zuhörer kennen uns ja, wissen, einmal im Jahr auf jeden Fall, manchmal auch dazwischen, auf jeden Fall an Silvester, irgendwie treffen wir uns sehr gern in Präsenz, hat man bei Corona gesagt. Genau, man trifft sich in Präsenz. Ja, nicht nur in Präsenz, sondern auch im schwarzen Anzug. Allerdings, und zwar mit Fliegen. Und der Wolfgang, der hat so eine paillettenbesetzte Glitzerfliege, ja, die so richtig partymäßig, das ist wie so eine Disco-Kugel als Fliege, würde ich sagen. Also, wenn man dich anstrahlen würde und du dich ein bisschen drehst, dann hätten wir hier einen tollen Lichteffekt, glaube ich. Ja, also es ist ja schön, dass du nicht von mir als Disco-Kugel gesprochen hast. Leider mussten wir gerade feststellen, meine Frau hat ein paar Fotos von uns gemacht. Wir haben mal überlegt, ob wir nicht zu Silvester dann mal wieder ein Alternativbild in unserem Podcast machen. Und da war es dann leider so, dass ich mir direkt wieder anhören musste, wie viel schlanker der Lars doch ist. Ja, ja. Ja, ja. Denn du hast ja geschickterweise auch Weste. Eine schwarze Weste drunter. Alter, also, Trick. Ja, ja. Weste, und das ist Body-Shaming, ne? Wenn man sagt so, ne? Das müssen wir uns auch nicht bieten lassen, finde ich. Also das ist halt so. Schwarzer halt so. Anzug. Ich bin eben auch leider nicht der Schlankste und das ist auch in den letzten Jahren nicht besser geworden. Im Gegenteil. Also Nein, das geht alles noch. Also wer dich kennt und weiß, wie du dynamisch bist, vielleicht heute Abend dein Tanzbein schwingst, Röschel, Lächel. Wir werden sehen. So eine hüpfende Kugel. Ja, ja, genau. Oh, gemein. Du kennst vielleicht noch die alte Werbung. Ich bin der Husti. Genau. Naja, ach, was soll's. Also wir sind heute zusammen. Wir nehmen einen Podcast auf. Wir feiern ein bisschen Silvester oder ein bisschen mehr. Mhm. Es sind schon einige Gramm, Kilo Schwarzpulver hier gelagert. Wo sonst nur Gitarren und Bücher sind, ist heute viel explosives Gemisch angesammelt. Aber das muss... Ja, das ist auch ein in mehrerer Hinsicht explosives Thema. Ja, denn, man darf das ja eigentlich als Pfarrer gar nicht mehr zugeben, dass man doch selber gerne auch ein bisschen Feuerwerk macht. Ja. Aber ich habe das auch in den vergangenen Jahren immer gesagt, ich stehe dazu. Ja. Einmal im Jahr mache ich gerne Feuerwerk und ich kann nichts dafür, wenn irgendwelche merkwürdigen Leute 3 Tage lang draußen irgendwie 20 Stunden am Tag Feuerwerk machen, das ist anstrengend. Ja. Im Moment, heute ist ja auch in der unmittelbaren Nachbarschaft, wird schon die ganze Zeit rumgeknallt, aber ich selber bin auch gar kein Freund von Böllern, muss ich sagen. Mehr von Tänen. Ja, also ich, und auch früher habe ich gerne Raketen auch gehabt, aber seit es diese diese Kisten gibt, die man Systemfeuerwerk, wo man so einmal anzündet und dann kann man sich da anderthalb Minuten dran erfreuen. Ja, da bin ich wirklich Freund von. Oder auch, also mir reicht auch so eine Fontäne, so ein Vulkan. Genau, oder ein bisschen Licht, ein bisschen Funke, klar, Feinstaub und so weiter ist immer noch da. Aber bei aller Umstrittenheit, wir übertreiben es ja nicht komplett. Und man kann auch trotzdem Geld spenden für Dinge. Richtig, also man kann statt Brot, statt Böller, kann man auch Brot und Böller machen. Und Böller, genau, fand ich ganz gut. Also da war, habe ich heute auf Instagram gelesen, so eine Initiative, nicht Brot statt Böller, sondern verzichten Sie auf 1-2 Raketen und machen Sie das. Und man hatte auch heute aktuell noch die Gelegenheit, in den Gottesdiensten zum Beispiel, so ein bisschen mehr in die Kollekte einzulegen als die üblichen 2 Euro. Da konnte man auch nochmal durchaus spontan, ohne PayPal, ohne Spenden, irgendwas Dings, einfach was einlegen. Und das konnte man machen. Ja, für einen guten Zweck, für die Diakonie. Die Kollekte einlegen und man kann auch Ehre einlegen. Ja, und, genau. Ja, und überhaupt, also man kann auch an Silvester in den Gottesdienst gehen, was wir beide gemacht haben. Ja, genau. Der eine musste, der andere konnte. Ja, also ich habe den Gottesdienst gehalten und du konntest dich nicht entziehen. Doch, ich hätte mich entziehen können. Natürlich hätte ich das ohne Probleme. Ich hätte ja sagen können, ach nein, wir müssen noch ein bisschen ruhen nach der langen Fahrt. Aber war mir schon ein Anliegen, in den Gottesdienst zu gehen. Mit eigentlich relativ ohne Erwartung, außer... Ach so, ja, ist klar. Wenn der Wolfgang den Gottesdienst ist, dann gehe ich mal eher ohne erwarten. Da kann man nichts erwarten. Nein, nein. Also ich bin ja natürlich dahin gegangen, oder wir sind dahin gegangen, weil wir schon wussten, du machst den in der schönen Kirche und so. Das schon, aber ich habe nicht gedacht, oh, jetzt, keine Ahnung, kommt die Erleuchtung zum Jahresende oder sonst irgendwas. Aber ich darf sagen, es hat mir gut getan. Also das auf jeden Fall. Warum? Es tut gut, finde ich, wenn man weiß, wir feiern gleich, nochmal vorher ein bisschen innezuhalten, zur Besinnung zu kommen und mit dieser Frage konfrontiert zu sein, was war im Jahr gut, was war im Jahr schlecht, wie ist das, welche Bedeutung hat das, wie viel Bedeutung hat das, was im Alten war, für das Neue, oder kann man es hinter sich lassen, was kann man loslassen, was verfolgt einen. Aber die Kernaussage war ja, Gott geht mit über die Schwelle. Und das war für mich so ein bisschen wie eine Art, ja, wie soll ich das sagen, also wie so eine Art Katharsis, so eine Art Reinigung zu sagen, jetzt lässt du alles hinter dir an Guten und Schlechten, nimmst diese Zeit jetzt noch ein bisschen Silvester zu feiern und startest dann unbeschwert, würde ich sagen, in ein neues Jahr. Ja, und das ist ja eigentlich auch der tiefe Sinn, finde ich jetzt, eines Altjahrsgottesdienstes, dass man sich deutlich macht, was habe ich alles erlebt, was schleppe ich vielleicht noch mit, oder was, sich das auch nochmal wirklich so ein bisschen Revue passieren zu lassen, war ja auch so ein Thema, manches, was am Anfang des Jahres total wichtig war, total gewichtig war, das hat man längst vergessen, da denkt man gar nicht mehr drüber nach, anderes ist dafür viel wichtiger geworden. Ich denke natürlich dann auch an so Punkte bei uns in der Gemeinde, die Entscheidung, das eine Gemeindezentrum abzugeben, war am Anfang des Jahres eine ganz, ganz große Diskussion. Inzwischen haben sich ganz viele damit arrangiert. Also sie sind natürlich nicht glücklich darüber, aber man hat sich dran gewöhnt. Und es ist noch gar nicht abgegeben, weil wir tatsächlich auch noch keinen Käufer haben. Also es ist ja nur, wenn man sich entscheidet, sich von einem Gemeindezentrum zu verabschieden, heißt das ja noch lange nicht, dass jemand anderes es haben will. Das stimmt. Und ich finde so die Botschaft in dem Gottesdienst, auch in den Texten, aber auch nochmal in diesem Lied von Bonhoeffer, von guten Mächten, heißt ja nicht, dass es jetzt alles super wird, nach dem Motto, hurra, es geht Gott mit und ist alles bestens, sondern es geht ja eigentlich darum, mit einer gewissen Zuversicht, also mit einer inneren Haltung von Offenheit, Hoffnung, auch so einem positiven Denken und so weiter in die Zukunft zu gehen, im Bewusstsein, Gott geht mit. Das heißt eben leider nicht, dass er einen im Kleinen, würde ich jetzt mal sagen, wie den Verkauf eines liebgewonnenen Hauses, wie im Großen, vielleicht vor Schicksalsschlägen anderer Art, bewahrt. Aber es ist die Zuversicht zu sagen, ich stelle mich überhaupt der Zukunft. Ne? Also ich gehe da offen, bewusst, mit klarem Blick rein und gucke, was das Jahr bringt, mit einer positiven Grundhaltung, würde ich sagen. Genau, also eine positive Grundhaltung und auch dieses Bewusstsein, ich gehe nicht allein. Also das ist den Menschen vielleicht unterschiedlich wichtig. Es gibt sicherlich Menschen, die sagen, ich gehe selbst. So, ich bin der, der das alles in der Hand hat oder die. Und es gibt eben Menschen, denen ist das einfach auch eine gute Zusage zu wissen, du bist nicht allein, sondern da ist einer, der mit dir geht, der dich nicht allein ist. Es gibt ja die Ich entscheide mich dann auch im Gottesdienst ganz bewusst beim Altjahrsabend für die Epistellesung. Also hier Römer 8, ein ganz bekannter Text von Paulus, der ja auch bei Beerdigungen ganz oft gelesen wird, wo nochmal deutlich gemacht wird, nichts und niemand kann uns von Gottes Liebe trennen. Ja, selbst der Tod nicht. Ja. Ne? Und das fand ich zum Beispiel auch ein Schlüsselsatz, weil man denkt ja immer, also das denkt man oft, dass man sagt, okay, Gott bewahrt einen, ja, vor, keine Ahnung, dem Tod, Unglück, Leid, Einsamkeit. Ja, so ist das aber nicht. Sondern der Gedanke ist ja, selbst wenn das eintritt, was ja ein Schicksalsschlag ist, der schwer ist, bist du nicht verlassen. Und das ist ja zum Beispiel auch bei dem Lied von Bonhoeffer der Punkt. Da habe ich auch gedacht, so von guten Mächten wunderbar geborgen. Ja, der Bonhoeffer, der ist ermordet worden. Ja, ja. Und der zwar konnte relativ bald, nachdem er das Lied getextet hat. Genau. Also das Gedicht, also das Gebet. Ne? Es genau. Ist ja ursprünglich kein Lied gewesen. Genau, ein Gedicht. Und zum Jahreswechsel 44, 45, glaube ich. Ne? Und kurz bevor der Krieg zu Ende war, ist er hingerichtet worden. Und das hat ihn nicht bewahrt. Also die guten Mächte haben ihn nicht vor dem Tod beschützt. Aber er hat Zeit seines Lebens, auch für die anderen Gefangenen, so wird es ja berichtet, eine große große mutmachende Ausstrahlung gehabt. Und der Gedanke ist, auch im Tod, wenn du sterben musst, bist du nicht von Gott verlassen. Ne? Ja. Also, ja. Ja, das war ihm wichtig. Mhm. Und das singt man ja oftmals auch, so, mhm. sagen wir, so ein bisschen leicht hin und so ein bisschen, wie soll man sagen, so schön ein bisschen kitschig, so dieses von guten Mächten, so wie da sind die Engel um uns, die uns dann bewahren und so. Aber zu sagen eben, nee, ich gehe das nicht und ich gehe das nicht allein an, das ist, denke ich, auch wirklich so ein zentrales Ding, wenn man als Christ lebt, also wenn man mit Gott lebt, dieses Bewusstsein, ich muss das nicht allein, ich muss das nicht alles selbst erfinden und ich kann und ich liege auch nicht daneben sozusagen in diesen Entscheidungen. Wenn du das alles allein machst, dann kannst du ja auch vieles am Ende deines Lebens, wenn du Revue passierst, sagen, ja, das da habe ich Entscheidungen getroffen. Das kann man als Christ auch, ganz klar, völlig klar. Aber zu sagen, nein, ich bin da mit jemandem gemeinsam unterwegs. Und da ist also, ja, das macht einen Unterschied. Finde ich gerade an so Tagen wie Silvester wird mir das deutlich. Weil man dann eben so mal überlegt, ja. Was war nicht. Ne? Was hätte einem vielleicht im vergangenen Jahr viel wichtiger sein sollen? Das ist ja auch so ein Gedanke, der dann plötzlich Ja, genau. Kommt. Und das ist auch der Kern aller Seelsorgegespräche. Wenn ich habe viele geführt, jetzt auch noch vor Weihnachten, auch jetzt die Tage noch, und man kann ja das, was Menschen bewegt oder quält, nicht wegmachen oder so, sondern was wir ja auch in der Seelsorge versuchen, ist zu sagen, ich verstehe das, ich halte das mit aus, ich bin dabei sozusagen. Und man denkt immer, das ist ja nicht viel, aber das ist doch einiges. Also das Gefühl zu haben, das teilt jemand sozusagen. Und das ist das Mindeste, was sich in diesen guten Mächten ausdrückt. Einfach dieses Gefühl von Gott lässt uns damit nicht allein. Und nur, wie gesagt, das Missverständnis ist oft, dass man bewahrt wird vor allem Bösen. Das ist definitiv nicht so. Das stimmt auch nicht, was im Psalm 91 steht, dass Gott seinen Engel befohlen hat, dass man seinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Das passiert, also man stößt sehr wohl seinen Fuß an einen Stein. Darum finde ich an der Stelle den Römertext ein bisschen besser, dass man sagt, selbst wenn der Fuß gebrochen ist und schmerzt, ist Gott immer noch dabei. Also man hält das mit aus. Wobei mir auch bei diesem Römertext immer so beeindruckend war, dass das ja so eine Art Zwischenkonklusion von Paulus ist. Ne? Der Römerbrief ist ja so der einzige Brief, wo er nicht auf konkrete Fragen einer Gemeinde, die er womöglich selbst gegründet hat, antwortet, sondern wo er mal einmal so im Zusammenhang seine Ansichten rund um den christlichen Glauben darstellt, weil er eben in Rom noch nie war anscheinend, aber den Römern schon mal so sagen will, ich würde auch mal kommen und ich sag euch schon mal, was so das Ding ist, was ich vertrete. Und dann 8 Kapitel lang legt er so alles Mögliche da und wägt ab und argumentiert hin und her. Und dann kommt in diesem Teil dann wirklich so ein Zwischenergebnis, wo er sagt, so, also so weit sind wir jetzt gekommen. Und dann sagen wir jetzt also, wenn Gott für uns ist, und in Klammern, das hat er vorher lang und breit analysiert, dass das so ist, dass das in Jesus so ist. Gott ist für uns. Und dann kommt er zu diesem Ding, und wenn Gott jetzt für uns ist, ja, wer oder was kann denn dann gegen uns sein? Ne? Genau. Und das war jetzt nochmal so wirklich tief in die Dogmatik hineingesprochen. Erfahrbar wird das ja auch tatsächlich, wie auch heute im Gottesdienst im Abendmahl, das, ohne jetzt weiter auf das Abendmahl insgesamt nochmal einzugehen, aber das war auch eine schöne Erfahrung, nochmal in der Oblate und in dem Saft, ein süßer, gut schmeckender Saft, nochmal das zu erfahren, Gott ist da. Ich finde, wir haben im Vorfeld schon drüber gesprochen, das Brot ist so das, was nährt, was so die Basis ist eigentlich. Dass man sagt, so Gott ist so eine Art Grundlage, dass ich überhaupt lebe, die Grundsubstanz sozusagen. Und auch der Traubensaft ist so ein bisschen on top nochmal der Zucker sozusagen, der dazu kommt, im Weingeist vielleicht noch ein bisschen ausführlicher spürbar, aber aus Gründen natürlich Traubensaft, was Gutes. Naja, das ist bei uns seit das ist ja auch in jeder Gemeinde anders. Wir haben uns vorhin schon lange darüber unterhalten, wie man sich da entscheidet. Wir haben eben gesagt, also um da jetzt nicht so eine Zweiklassengesellschaft zu machen, feiern wir mit Traubensaft. Und wir feiern tatsächlich, das habt ihr ja auch angemerkt, schon seit einer Weile, nur noch mit glutenfreien Oblaten. Weil wir, ich hatte eine Konfirmandin, die da ganz, ganz massiv empfindlich war, und die hat uns da so ein bisschen darauf hingewiesen, dass es das ist ganz, ganz schwierig für Leute, die Glutenprobleme haben, dann zum Abendmahl zu gehen. Man will nicht immer darauf hinweisen, ja, ich darf aber nicht, ich muss eine andere oder wie auch immer, und man lässt es nicht weg, dann geht man eben gar nicht. Und da hat das Presbyterium sehr schnell gesagt, also das wollen wir natürlich gar nicht, das wollen wir vermeiden. Und dann haben wir, weil das kennt man dann auch, wenn man vom Fach ist, es gibt eine Menge glutenfreie Oblaten, die ganz, ganz übel schmecken, beziehungsweise auch die bleiben einem so im Mund kleben. Und das ist dann so eine Praxis, die einem diese positive Erfahrung des Abendmahls dann schon wieder versaut, weil man dann mit der Praxis kämpft. Ne? Also ich mag das auch überhaupt nicht, wenn man eine Oblate schon eben auch nicht das Brot bricht, sondern wenn man eine Oblate nimmt und die dann in den Mund nimmt und die dann auch so einfach im Mund bleibt. So, die klebt dann irgendwann irgendeine Ecke und man kriegt sie nicht weg. Wir haben also wirklich in der Gemeinde dann ein langes Testessen gemacht mit ganz, ganz vielen verschiedenen. Okay. Und wir haben gesagt, die geht. Also die für die haben wir uns dann entschieden. Und genau, also es geht darum, die Hürden, also bei allem, was man so an ästhetischen oder theologischen Einwänden hat. Aber man sollte beim Abendmahl, finde ich, darauf achten, dass alle Hürden, die man abbauen kann, guten Gewissens auch abgebaut werden, damit wirklich jedem der Zutritt ermöglicht wird. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, glaube ich. Und insgesamt nochmal als Zusammenfassung für mich so, habe ich gedacht, vielleicht ist das vielen Menschen nicht so bewusst, wie schön das sein kann, diese Kombination aus einem Gottesdienst, wo man nochmal so ein bisschen innehält, wo man sich nochmal besinnt, wo man nochmal das Alte hinter sich lässt, was man ja oft wie so ein Klumpen, der sich herzieht, einfach zurücklässt, zuversichtlich in das neue Jahr geht, dann fröhlich feiert, richtig fröhlich, ruhig, und dann auch nochmal das eine oder andere Raketchen zündet, ja, um das Ganze abzurunden, und am nächsten Morgen dann vielleicht nochmal Aspirin einwirft und dann ist auch wieder alles gut. Und für mich war dieses Jahr auch mal so ein Nebengedanke dabei. Mir war es jetzt einfach auch mal wichtig, dass immer noch Weihnachten ist. Das ist nicht jedes Jahr Silvester so. Mhm. Aber ich finde es immer anstrengend oder auch irgendwie schade, dass im Advent, also man fängt ja immer schon ein, zwei Wochen vor der Adventszeit an, dann irgendwie mit Adventsgebäck und so und Weihnachtsmarkt und allem drum und dran. Und dann ist Weihnachten, dann sind die Weihnachtsfeiertage, dann ist der 26. und am 27. ist Weihnachten zu Ende. So, da legt irgendwer so einen riesen Schalter um und dann müssen die Reste dann auch langsam aufgegessen. Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.